mich den König der Hinterwelt. Ich bin auch der König der Hinterwelt. Man kennt mich als den König der Welt. Aber die Welt ist die Hinterwelt. Man nennt mich den König der Hinterwelt. Ich bin der König der Hinterwelt. Man nennt mich den König. Ich bin auch der König. Die Welt, in der ich König bin, ist die Hinterwelt. Man nennt mich den König. Ich bin auch der König. Ich bin der König der Hinterwelt. Und ich bin euer einziger König.